Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ich werde Ihnen drei Stifte vor die Nase halten. Und eine von den Stiften riecht und zwei nicht. Sie sagen mir, welche gerochen hat. Ja? Auch wenn ich es nicht merke. Auch wenn Sie nicht riechen, trotzdem entscheiden Sie für eine. Okay. Ja? Und wir kriegen das Resultat dann am Schluss raus. Das hoffe ich. Riechsprechstunde am Universitätsklinikum München-Großhadern. Pfleger Refki Bitici hält einer Patientin abwechselnd sogenannte Sniffin-Sticks unter die Nase. Ein Riechtest. Die Sniffin-Sticks sehen aus wie große Filzstifte und sind mit Duftstoffen befüllt. Die Augen der Patientin sind verbunden. Sie darf nicht sehen, welchen Stift der Pfleger ihr da gerade unter die Nase hält. Stift 1, so konzentrieren und tief atmen mit der Nase. Stift 2 oder 3? 1. Ich weiß nicht, ja. Ich habe nichts gemerkt. Der Verdacht, die Frau leidet an Riechverlust, im medizinischen Fachjargon Anosmie. Ein Befund, der gar nicht mal so selten ist, sagt Dr. Sven Becker. Er ist an der Uniklinik in München-Großhadern zuständig für die Riechsprechstunde. Man geht in Deutschland davon aus, dass ca. 3-5% der Bevölkerung anosmisch sind, das heißt, ihr Riechvermögen komplett verloren haben oder unter Umständen nie wirklich gerochen haben. Die Dunkelziffer dürfte wahrscheinlich weit höher liegen, weil gerade im höheren Alter natürlich das Riechvermögen wie jeder andere Sinnesreiz auch bei verschiedenen Menschen einfach unterschiedlich stark nachlässt. Die Zahl derer, die an einer Riechstörung dahingehend leidet, dass sie ein etwas herabgesetztes Riechvermögen haben, würde meiner Meinung nach oder dürfte so ungefähr bei 20% liegen. Die Ursachen für solche Riechstörungen sind vielfältig. Um zu verstehen, was die Anosmie ausgelöst hat, müssen die Ärzte genau herausfinden, wo in der Duftsignalverarbeitung das Problem liegt. Wie das Riechen funktioniert. Ein anfälliges System. Die Duftverarbeitung beginnt in der Nase, genauer auf der Riechschleimhaut. Bei einem gesunden Menschen sitzen dort rund 30 Millionen Riechzellen. Sie sind sozusagen die Außenstation des Geruchssinns, die erste Anlaufstelle für Duftmoleküle. Und in der Oberfläche, in der Membran, wie man wissenschaftlich sagt, dieser Riechzellen, das sind nun Sensoren, wir nennen das Rezeptoren, das sind wie so, ja, man wird es vielleicht mit einem Schloss vergleichen, das da in der Membran sitzt und dazu gibt es den passenden Schlüssel, nämlich das Duftmolekül. Der Zellphysiologe Professor Hans Hatt ist Duftforscher. An der Universität in Bochum entschlüsseln er und sein Team einzelne Düfte und ihre Wirkung. Er kennt den Weg genau, den ein Duftmolekül in seiner Darstellung der Schlüssel zum Rezeptorschloss von der Nase ins Gehirn zurücklegt. Wir haben 350 verschiedene solcher Schlösser und das Spannende ist, dass jede Riechzelle nur einen so einen Typ herstellt, sodass wir also Zellen haben, die zum Beispiel nur den Rezeptor, das Schloss für Vanillemoleküle herstellen. Die andere Zelle baut das für Buttersäure oder für Moschus, eine andere Zelle und so weiter. Trifft dann ein Duftmolekül auf den passenden Rezeptor, zum Beispiel ein Vanilleduftmolekül auf den Vanillerezeptor, dann wird dort ein elektrochemisches Signal ausgelöst. Über circa 1-2 Zentimeter lange Nervenfortsätze der Zellen gelangt der kleine Stromimpuls dann in den sogenannten Riechkolben, den Bulbus olfactorius. Der sitzt im Kopf ungefähr auf Höhe der Augenbrauen. Dieses Riechhirn ist die zentrale Umschaltstelle für die Geruchssignale. Von diesem Riechhirn aus, von diesem Bulbus olfactorius, wie man ihn wissenschaftlich nennt, der ja die ersten Informationen aus der Nase enthält, von dort gehen eigentlich zwei ganz dicke Leiterbahnen in das Gehirn hinein. Die eine Leiterbahn leitet die Information direkt in den Gedächtnis- und Erinnerungsteil, Hippocampus genannt, und die andere dicke Leiterbahn, die geht in das limbische System, Hypothalamus und Amygdala. Dort sitzen die Emotionen, die Gefühle, die Stimmungen, aber auch die Triebe, also Hunger, Sex, all diese Dinge. Fällt eine dieser Duftverarbeitungsstationen aus oder ist fehlerhaft, ist der Geruchssinn gestört. Für Patienten, die unter Anosmie leiden, heißt das im schlimmsten Fall tatsächlich kein Kaffeeduft am Morgen, nie wieder der Duft von frisch gemähtem Gras und auch der Körpergeruch von geliebten Menschen ist dann passé. Dem Fehler auf der Spur. Die Diagnostik bei Riechstörungen. Die Suche nach den Ursachen einer solchen Geruchsstörung läuft in der Riechsprechstunde am Klinikum Großhadern standardisiert ab. Am Anfang steht ein ausführliches Patientengespräch. Dann folgen Untersuchungen der Nase und Nebenhöhlen, um herauszufinden, ob es hier Hinweise auf die Ursache der Riechstörung gibt. Polypen beispielsweise. Der dritte Schritt ist dann der Test mit den Sniffin-Sticks. Los geht es mit dem sogenannten Schwellentest. Dabei will Refki Bitici die Geruchsschwelle herausfinden, ab der die Patientin einen bestimmten Duftstoff gerade noch wahrnehmen kann. Mit jedem Durchgang steigert er die Intensität des Duftes. Der zweite Test ist der sogenannte Diskriminationstest. Dabei geht es darum, wie gut die Patientin Düfte voneinander abgrenzen kann. Refki Bitici hält ihr wieder verschiedene Stifte unter die Nase. Also alle drei riechen, zwei ähnlich und eine riecht anders. Ja? Und sie sagen mir, welche anders gerochen hat. Okay. Dazu müsste ich aber auch die riechen, gell? Bei einem dritten Test sollen Düfte zugeordnet werden. Die Augenbinde kommt ab. Es gibt abwechselnd wieder einen Stift, an dem gerochen wird. Und dann muss die Patientin sich entscheiden. Schnittlauch, Pfefferminz, Fichte, Zwiebel. Das könnte Pfefferminz sein. Pfefferminz. 16 verschiedene Düfte werden getestet. Menschen mit normalem Geruchssinn können in der Regel die meisten davon richtig zuordnen. Für Patienten mit Riechstörung ist das dagegen die schwierigste Aufgabe. Das heißt, der Patient muss in der Lage sein, den Duft erst einmal wahrzunehmen. Der Duft muss weiter Richtung Gehirn geleitet werden oder das Signal. Und dann muss natürlich auch die Verarbeitung im Gehirn stimmen. Der Sniffin-Stick-Test gilt als das Standarddiagnoseverfahren bei Riechstörungen. Mit ihm wird ein vergleichbarer Punktescore errechnet, der zuverlässig etwas über das Riechvermögen eines Menschen aussagt. Zusammen mit der Patientengeschichte können die Riechexperten so eingrenzen, wo das eigentliche Problem liegen könnte. Wenn jemand zum Beispiel eine ganz niedrige Riechschwelle hat, also nicht sehr sensibel ist für Düfte, aber wenn die anderen Funktionen noch da sind, also zum Beispiel die Unterscheidung von Düften oder auch die Benennung von Düften, dann spricht es eher dafür, dass der Schaden in der Nase ist, also der Schaden auf Riechzellebene stattfindet. Sagt Professor Thomas Hummel. Er leitet das interdisziplinäre Zentrum für Riechen und Schmecken an der Universitätsklinik Dresden. Wenn das Muster genau andersrum ist, also wenn die Leute relativ empfindlich sind für bestimmte Duftstoffe, wenn aber die Erkennung von Düften nicht mehr funktioniert oder die Unterscheidung von Düften nicht mehr funktioniert, dann spricht es eher dafür, dass da vielleicht ein Schaden eher auf höherer Verarbeitungsebene ist. Sprich, das Problem im Gehirn zu suchen ist. Um das genauer unter die Lupe zu nehmen, nutzen die Riechspezialisten routinemäßig verschiedene bildgebende Verfahren. Mit der Magnetresonanztomographie, MRT, oder der Computertomographie, CT, lassen sich Veränderungen im Schädelbereich sichtbar machen. Einen Tumor zum Beispiel, der etwa auf den Riechkolben drückt, könnte man so feststellen und dann entscheiden, ob operiert werden muss oder nicht. Solche Fälle sind aber sehr selten. Oft geht es für die Riechspezialisten darum, herauszufinden, ob nicht doch ein Duftsignal im Gehirn ankommt, obwohl der Patient das Gefühl hat, nichts zu riechen. Dafür messen die Experten die Hirnströme mit einem sogenannten EEG. Was wir außerdem hinzufügen, ist Diagnostik, was die Hirnströme angeht. Dass wir uns angucken, was sagt das Gehirn zur Duftdarbietung. Und da kann man sehr fein sehen, wie Leute auf Düfte reagieren. Also man sieht hier mit einer sehr hohen zeitlichen Auflösung, wie Düfte wahrgenommen werden, was in der frühen Verarbeitung von Düften passiert. Das ist quasi so ein Routinevorgehen, auch in der Sprechstunde bei uns. Und gerade in Zweifelsfällen, wo wir nicht genau wissen, ist bei den Patienten ist ein Riechvermögen vorhanden oder nicht, dann ist die Methode sehr hilfreich. In Dresden und an anderen Kliniken mit Riechsprechstunden benutzen sie dazu einen Apparat, der speziell die Duftzufuhr regelt. Maßgeschneidert zur Untersuchung von Geruchsstörungen, ein sogenanntes Olfaktometer. Das ist ein großer grauer Kasten, rund 2 Meter hoch, 1 Meter lang. Dutzende Schläuche hängen daran. Einer führt zum Stuhl, auf dem der Patient sitzt. Auf der dem Patienten abgewendeten Seite sind 10 Glaskästen angebracht, jeder so groß wie eine Milchtüte. In den Kästen befinden sich kleinere Glaszylinder. In diese Glaskolben kann ich Düfte einfüllen, durch die blubbert dann Luft durch und reichert sich so mit dem Duftstoff an, also fast eine hundertprozentige Anreicherung, die hier stattfindet. Und das leite ich dann zum Nasenstück, also das hier vor der Nase sich befindet, beim Patienten oder Probanden. Und da wird dann das nochmal verdünnt, je nachdem, wie ich es eingestellt habe, und kann dann entweder so ganz, ganz wenig, nur so einen Hauch von Duft in die Nase geben, oder so eine ganz große Konzentration, die so sehr, sehr kräftig ist. Also hier kann man beliebig variieren. Auch die Duftstoffe können selbstverständlich variiert werden. Besonders ekelhafte Gerüche bekommen die Probanden dabei in der Regel aber nicht ab. Am Kopf des Patienten sind beim Test mit dem Olfaktometer kleine Elektroden befestigt, um die Hirnaktivität zu messen. Also dieses Signal im EEG, in den Hirnströmen, über die kann man Aussagen treffen über die frühe Verarbeitung von Düften. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, mit wenigen Ausnahmen, wenn jemand so ein Signal aufweist, dann kann der auch riechen. Da ist interessant auch, dass die Größe des Signals, was darüber aussagt, wie die Prognose ist. Also je größer das Signal ist, je früher das Signal kommt, desto besser ist die Prognose auch für die Patienten. Auch wenn der Patient überzeugt ist, gar nichts mehr zu riechen. Solange das EEG noch ein kleines Zucken zeigt, besteht in bestimmten Fällen Hoffnung auf Heilung. Riechstörung ist nicht gleich Riechstörung. Ein Symptom, viele Ursachen. Die Behandlung einer Riechstörung richtet sich logischerweise nach ihrer Ursache. Ist zum Beispiel eine Allergie schuld am Riechverlust, werden die Ärzte dort ansetzen, erklärt Sven Becker. Sind Nasenpolypen die Ursache, werden diese operativ entfernt. Gleiches gilt für Tumore. In so einem Fall würde der HNO-Arzt mit dem Neurochirurgen zusammenarbeiten. Rein theoretisch ist sowas denkbar. Man muss aber sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient, der nur eine Riechstörung hat oder mit einer Riechstörung auffällt, jetzt wirklich an einem Tumor leidet, sehr, sehr gering ist. Also in unserem Patientenkollektiv, das ich jetzt hier seit 6 Jahren betreue, war das in 2 Fällen der Fall. Und wir sehen hier wirklich sehr, sehr viele Patienten. Häufiger sind Riechstörungen bei anderen Erkrankungen, die sich im Gehirn abspielen, vor allem bei Alzheimer und Parkinson. Bei Morbus Parkinson sind Geruchsstörungen sogar eine Art Leitsymptom und treten schon lange vor den anderen Symptomen wie dem typischen Zittern auf. In rund 95% der Fälle ist das so. Als mögliches Warnzeichen sollte man einen Geruchsverlust daher auch durchaus ernst nehmen. Wenn man in die Studien schaut, sind das so im Schnitt so 5 bis 7 Jahre, die Riechstörung der Schüttellähmung vorausgeht. Und wenn zum Beispiel in der Familie so eine Erkrankung schon bekannt ist, dann würde ich diesem Patienten natürlich schon raten, den HNO-Arzt oder den Neurologen mal aufzusuchen, um das vorab einfach mal klären zu können und abchecken zu können. Genauso sieht es mit dem Morbus Alzheimer aus. Hier sind allerdings die Daten noch bei weitem nicht so gut wie beim Morbus Parkinson. Man geht auch hier davon aus, dass die Riechstörung ein Frühsymptom ist. Aber man kann bis jetzt noch schlecht sagen, um welchen zeitlichen Ablauf sich das in das Gesamtbild dieser Erkrankung eingliedert. Umgekehrt gilt aber natürlich nicht, dass ein sich verschlechternder Geruchssinn automatisch auf Morbus Parkinson oder Alzheimer hinweist. Eine Heilung der Anosmie ist im Fall dieser Krankheiten bisher nicht wirklich möglich. Im Prinzip gilt, alles, was die zugrunde liegende Erkrankung verlangsamt oder stoppt, müsste auch helfen, den Geruchsverlust aufzuhalten. Therapeutisch schwierig wird es auch, wenn die Nervenbahnen, die sogenannten Riechfäden, von der Nase ins Gehirn nicht mehr funktionieren. Es gibt Patienten, die zum Beispiel auf den Kopf gestürzt sind, wo es zu einem Abreißen der Riechfäden kommt. Hier berichten die Patienten ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel, dass sie entweder das Riechvermögen komplett verloren haben, dass einzelne Riecheindrücke noch da sind oder dass sogar Riecheindrücke verzerrt wahrgenommen werden, einfach dadurch, dass eben einzelne Fasern abgerissen sind, andere aber erhalten geblieben sind und dadurch ein Riechen, wie man es normalerweise kennt, eben nicht mehr möglich ist. Sind die hauchfeinen Verbindungsleitungen zwischen Riechschleimhaut und Riechkolben einmal beschädigt, kann man eigentlich nicht viel tun, außer auf Selbstheilung hoffen, so die Experten. Überhaupt gilt, bei der Diagnose von Geruchsstörungen sind die Riechexperten mittlerweile ziemlich weit. Was eine Riechstörung verursacht, ist bekannt. Bei den Therapien gibt es allerdings noch einiges zu tun und zu erforschen. Es gibt leider nicht oder bei vielen Riechstörungen nicht so ein Medikament, mit dem man sagen kann, du hast eine Riechstörung, ich gebe dir das und hinterher wird das Riechen wieder da sein. Also mein Problem ist, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr eine ziemlich starke Erkältung und habe dann einfach gemerkt, so während der Erkältung, ich rieche nichts. Ich trinke relativ viel Tee, mache das im Teekocher und der verkalkt dann. Und den tue ich dann mit Essigessenz entkalken. Und das ist ja wirklich ein heftiger Geruch. Also wenn der heiße Essigdampf hochgeht, und dann habe ich festgestellt, dass ich diesen Essig nicht rieche. Auch nach dem Infekt konnte Doris Wörner keine Düfte mehr wahrnehmen und war auf einen Schlag sozusagen geruchsblind. Sven Becker kennt Geschichten wie diese. Geruchssinn weg nach einem Schnupfen ist eine der häufigsten Diagnosen, die er stellen muss. Bei vielen Patienten ist es so, dass die Riechstörung einfach mit einem banalen Infekt der Nase oder der Nasennebenhöhlen begonnen hat. Dieser Zustand, den jeder von uns ja auch kennt, wenn man einen Schnupfen hat, dass die Nase zugeht, vorübergehend schmeckt einmal das Essen mal nicht so, der lässt dann ja normalerweise nach 1 bis 2 Wochen einfach wieder nach. Ganz klar, die Nase regeneriert sich, die Nase geht wieder auf, es kommt wieder Luft in die Nase und damit auch Duftstoffe, die eben zu einem Riecheindruck führen können. Aber es gibt dann eben Patienten, bei denen dieser Zustand erhalten bleibt, obwohl die Nase wieder aufgeht. Die Riechzellen in der Nase nehmen in so einem Fall ihren Dienst nicht wieder wie gewohnt auf. Und das ist seltsam, denn eigentlich ist die Riechschleimhaut ziemlich clever aufgebaut, erklärt Duftforscher Hans Hatt. Also diese Riechschleimhaut des Menschen, die besteht ja eigentlich aus 2 Zelltypen, nämlich einmal sind es diese 30 Millionen Riechzellen und dazwischen sind so Stützzellen, die das hier ein bisschen auseinanderhalten, die Zellen. Und es gibt allerdings noch ganz wichtig, noch Stammzellen, Stammzellen, Nervenstammzellen, die unterhalb dieser Riechzellschicht liegen. Und die erneuern nun unsere Riechzellen, man glaubt es nicht, einmal pro Monat lebenslang. Ein gesunder Mensch bekommt rund alle 30 Tage einen neuen Satz Riechzellen nebst zugehörigen Rezeptoren. Eine neue, frische Nase, wenn man so will. Und nicht nur die Zellen, sondern auch die Nervenfortsätze, die nur ins Gehirn gehen. Alles wird komplett erneuert. Und das ist eben ein System, wie wir sonst eigentlich, wo ja Nervenzellen nicht so regenerationsfähig sind, nicht mehr kennen. Gerät dieses Gleichgewicht der Riechzellenerneuerung aus dem Lot, kommt es zur Riechstörung. Beim Verdacht, dass eine Entzündung dahinter steckt, findet in der Regel eine Standardtherapie mit Cortison Anwendung. Schlägt die an, ist die Diagnose klar, eine Entzündung des Riechepithels. Wenn der Patient nicht auf das Cortison anspricht, dann hat es entweder nie eine Entzündung gegeben oder sie ist längst abgeklungen und die Riechzellen haben sich trotzdem nicht erholt. Eine mögliche Erklärung dafür, ein Virus, der die Riechzellen dauerhaft schädigt, meint Professor Michael Damm. Er ist Oberarzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum in Köln. Die Hypothese, der Geruchsverlust ist das Ergebnis einer Art Selbstschutz des Körpers. Die Riechsinneszellen sind ja in der Nase lokalisiert und entsenden ihre Nervenkabelbündel direkt Richtung Hirn. Das heißt, dass Viren zum Beispiel die Nasenhirnschranke nicht einfach auf diesen Neuronen, auf diesen Nervenverbindungen quasi passieren können und schwere Hirnhautentzündungen erzeugen. Das heißt, man kann sagen, dann Glück im Unglück, aber die Anzahl der funktionstüchtigen Rezeptoren nimmt dramatisch ab. Einen möglichen Ansatz zur Therapie vermuten die Fachleute nun darin, die Regenerationsfähigkeit der Riechzellen wieder anzukurbeln. Studien belegen, dass das sogar mit verhältnismäßig einfachen Mitteln gelingen kann. Mit Riechtraining zur Heilung. Aktive Unterstützung für den Geruchssinn. Doris Wörner sitzt zu Hause am Wohnzimmertisch. Sie hat sich auf Anraten ihres Arztes 4 Duftöle besorgt. Also Nelke, dann Zimt und Zitrone und das ist eben Lavendel. Und also bei dem Nelken nehme ich überhaupt nichts wahr. Also wenn man mich jetzt fragen würde, ist das Zimt, würde ich sagen, das kann auch Zimt sein. Auch wenn der Erfolg bei Doris Wörner noch ausbleibt, prinzipiell ist gezieltes Riechtraining ein sehr guter Weg, um zu versuchen, nach einem Riechverlust zumindest einen Teil des Geruchssinns wiederzuerlangen, meint Michael Damm. Das Riechtraining beruht auf der Beobachtung, zum Teil aus Humanen, zum Teil aus Tierexperimenten, dass wenn man Riechen übt, man besser riecht hinterher. Und das gilt sowohl für Riechgesunde und wahrscheinlich auch für Erkrankungen des Riechvermögens. Und daher ist dieser Therapieansatz mit den 4 Fläschchen, Döschen, also Riechproben letztendlich, wahrscheinlich begründet. Die wiederholte elektrochemische Reizung durch die Duftstoffe regt das Wachstum der Riechzellen und Nerven an, wird vermutet. Und das schon, wenn man 2-mal am Tag 5 Minuten trainiert. Wichtig ist dabei, dass überschwellig trainiert wird. Das heißt, der verwendete Duft sollte für Normalriechende gut wahrnehmbar sein. Außerdem gilt, je früher man mit dem Training anfängt, umso wahrscheinlicher ist es, dass man das Riechvermögen damit zumindest zum Teil wiederherstellen kann. Das zeigen unsere Studienergebnisse auch, also dass gewissermaßen, wenn man früher anfängt, wenn die Dauer der Riechstörung nicht so lange ist, dass man wahrscheinlich mit einem besseren Outcome-Effekt des Riechtrainings, einer besseren Erholung letztendlich rechnen kann. Aber nicht nur bei einer Riechstörung nach einem Infekt lohnt sich das gezielte Schnüffeln, meint Hans Hatt. Auch gegen die allerhäufigste Ursache einer Anosmie hilft es. Denn wir wissen eigentlich, dass der größte Anteil an Menschen, die das Riechen verloren haben, die alten Menschen sind. Weil einfach bei einigen Personen so ab dem 70. Lebensjahr, 65. schon anfangen, diese Erneuerung der Riechzellen nicht mehr so gut funktioniert. Und ab dem 80. Lebensjahr können ein Drittel der Leute fast nicht mehr riechen. Und das könnte man auch aufhalten. Also man kann auch diese altersbedingte Riechabnahme aufhalten. Und zwar relativ einfach. Mit Rosen, Nelken und Zitrusöl beispielsweise. Auch wenn man eigentlich noch tipptopp riechen kann, sollte man seinen Geruchssinn trainieren. Durch diese Riechtraining aktiviert man das gesamte Gehirn des Menschen nahezu. Und deswegen ist es natürlich viel effektiver, um Gehirnaktivitäten, also Anti-Aging-Training zu machen, wie alle anderen Geschichten.